Die deutsche unabhängige Partei trug den Widerstreit schon in sich. Ihre Aufgabe war es weniger, sich von der sozialdemokratischen Partei loszusagen, als die linken Kräfte zu neutralisieren und sie zurückzuhalten vor einem Übergang zum Bolschewismus. Der Spartakusbund, der die Entwicklung in revolutionärer Richtung voranzutreiben versuchte, würde früher oder später ausgestoßen werden. Wenn Lenin sich nun besprach mit einem der Leiter der neuen Partei, so sei er wohl, sagte Brecht, auf die Frage eingegangen, auf welche Weise sich die Gefährdungen, die sich in Deutschland zeigten, in Schweden vermeiden ließen. Lenin warnte uns davor, sagte Ström, dass die Aktionen der Arbeiter von den Bürgerlichen abgefangen werden könnten. In Russland, habe Lenin gesagt, hätten sich die rechten Kräfte der Arbeiterbewegung, die Sozialpatrioten, die Kadetten auf die Seite der Gutsbesitzer und der Bourgeoisie gestellt, um eine proletarische Revolution zu verhindern. Ein Konvent von Arbeitern, Soldaten und Bauern müsse geschaffen werden. Ob die Zerteilung der Bevölkerung nicht den Fall der Revolution hervorrufen würde, habe Ström gefragt. Zerfallen wird die Revolution, habe Lenin geantwortet, wenn wir nicht handeln und die Führung ergreifen. Kleinbürgerliche Revolutionen werden zum Werkzeug des Kapitals, des Imperialismus. Unsere Parteifreunde auf der Rechten der Sozialdemokratie wollen dies nicht verstehen. Blind gehen sie durch die Zeit und die Geschichte. Wir berieten uns, sagte Ström, über den Charakter der Partei, wobei die Gegensätze in unseren Auffassungen zutage traten. Lenin forderte eine streng disziplinierte Elitepartei, während für uns eine Partei nur funktionstauglich sein konnte, wenn sie in enger Verbindung mit allen Teilen des arbeitenden Volks stand. Auch Lenin sprach von der Partei als einem Instrument der Massen, von der Übernahme der Macht durch das klassenbewusste Proletariat, und doch, sagte Ström, konnte ich nicht umhin, bei der Erwähnung des demokratischen Zentralismus etwas von der Forderung auf Unterordnung zu vernehmen, von der Einstellung, dass die Arbeiterklasse erst von der Führung zum revolutionären Bewusstsein gebracht werden könne. Lenin müsse verstanden haben, sagte Brecht, dass die schwedischen Linken in den gleichen Widerspruch zu den Bolschewiki geraten würden wie die Spartakisten, und Ström bestätigte, dass bei der Auseinandersetzung über den Demokratiebegriff der Streit zwischen Luxemburg und Lenin aktualisiert worden sei. Er habe, sagte er, die Vorstellung von sich gewiesen, dass die Partei die Avantgarde der Revolution ausmache, habe sein Misstrauen geäußert gegenüber allen Führern. Vielleicht, sagte Ström, behauptete ich, dass wir Freunde des Friedens, der individuellen Bewegungsfreiheit seien, denn ich höre es noch in den Ohren klingen, wie Lenin entgegnete, ihr seid Pazifisten, auch ihr, auf der äußersten Linken, seid kleinbürgerliche Pazifisten. Den Frieden liebt ihr, aber ihr seid nicht bereit, für den Frieden zu kämpfen. Ein zaristisches Russland bleibt eine Gefahr auch für die skandinavischen Völker. Die Armee des Zars lässt sich nicht mit Gebeten besiegen. Die russische Revolution wird bewaffnet sein. Bewaffnet beseitigt sie die ständige Kriegsdrohung, gibt auch Finnland die Selbstständigkeit wieder. Ob aus der Revolution nicht eine Militärdiktatur werden könne, habe Ström gefragt. Ja, habe Lenin geantwortet, wenn die Soldaten und die Arbeiter nicht die Armee übernehmen, wenn sie beherrscht bleibt von den Generälen und Trustchefs, dann wird die bürgerliche Militärdiktatur siegen, in einem Land nach dem anderen. Auf Lenins Frage nach dem Programm unserer Partei, sagte Ström, habe er erwidert, dass ein solches noch nicht bestehe und vom Volk selbst nach den Bedingungen im Land entworfen werden müsse. Lenin war ungehalten über unseren Mangel an Entschlusskraft und Erkenntnisvermögen, sagte Ström. Unsere Aufgabe sei es, vorauszusehen, die Erfahrungen aus dem ersten Stadium der russischen Revolution zu verwerten, die Massen aufzuklären und ihnen Anleitung zu geben. Noch befinden wir uns in einer extremen Minderheitsstellung, habe er geantwortet. dann komme es darauf an, habe Lenin gesagt, zu definieren, was die Partei in der Minderheit halte und die Arbeitenden durch überzeugende Darstellung der Missstände und durch Vorschläge zu deren Behebung an sich heranzuziehen. Wir sind aufgewachsen in demokratischem Denken, habe Ström gesagt. Unter der demokratischen Grundlage der Partei verstehe er, dass die Führung allein unten bei den Mitgliedern liege und dass diesen keine Entscheidungen von oben her aufgezwungen werden dürften. Lenin habe ihm beigepflichtet, dass in Schweden von allen europäischen Ländern die Demokratie am weitesten fortgeschritten sei. Gleich darauf aber fragte er, wie es denn um Höglund stehe, ob er sich nicht gleich Liebknecht in Deutschland, MacDonald in England im Gefängnis befinde. Wo denn da die Demokratie sei, das freie Wort, die persönliche Sicherheit? Besitzen alle Arbeiter in Schweden Stimmrecht, habe er gefragt. Gibt es Schutz vor Ausbeutung in Schweden? Nein. Mit Branting habt ihr gebrochen, aber ihr habt noch nicht erkannt, dass wirkliche Freiheit und Demokratie nur auf revolutionärem Weg erreicht werden kann. Welche Gewehr es dafür gebe, habe Ström gefragt, und die Gewehr liege in der Übernahme der Produktionsmittel durch die Arbeiterklasse, habe Lenin geantwortet. Für uns, sagte Ström, konnte das Prinzip der proletarischen Diktatur nicht gelten. Wir hatten keinen Grund, ausschließlich dem Proletariat die revolutionäre Mission zuzusprechen. Von Anfang an standen Menschen verschiedener Herkunft hinter der demokratischen Bewegung. Mit der Diktatur des Proletariats sei gemeint, habe Lenin gesagt, dass die fundamentale Produktionsklasse während einer kurzen Übergangszeit mit allen Vollmachten ausgestattet sei zum Schutz der Revolution. Die proletarische Diktatur stelle eine äußerste Zentralisierung der Kräfte her. Gerade seines Zentralismus, seiner undemokratischen Maßnahmen wegen, habe Ström gesagt, wandten wir uns von Branting ab. Branting ist klüger, als ihr es seid, habe Lenin entgegnet. Aber seine Politik ist falsch. Er ist ein Menschewik. Er baut auf die Entente, anstatt auf die Arbeiterklasse. Ihr glaubt euch im Besitz des revolutionären Geists. Geist? Sehr gut. Was ihr nur noch braucht, ist die Methode. Vielleicht wird euch die Geschichte die richtige Methode beibringen. Schon damals, sagte Ström, wurde mir deutlich, wie weit entfernt wir waren von Lenins revolutionären Zielen, wie unvereinbar die Konzeption der Bolschewiki war mit den Richtlinien, die wir für unsere Partei auszuarbeiten hatten. In unserem Land, in dem der Grund zu demokratischen Institutionen gelegt worden war und in dem es eine hundertjährige Friedenstradition gab, mussten andere Schritte unternommen werden als in dem zurückgebliebenen, isolierten Russland, in dem eben erst die bürgerliche Revolution gegen Feudalismus und Absolutismus stattfand. Wir wussten, dass wir mit einem demokratisch und gewerkschaftlich erzogenen Industrieproletariat, mit einer großen, noch wenig politisierten Schicht von Landarbeitern, einem breiten, teilweise fortschrittlichen Mittelstand und vielen Intellektuellen von radikaler, doch humanistischer Gesinnung nicht als ein konspirativer Vortrupp von Berufsrevolutionären zum Angriff übergehen könnten, sondern eine Massenpartei brauchten, in der zahlreiche Gruppierungen, denen der Kampf gegen alle Formen von Unterdrückung gemeinsam war, zu einem Block zusammengefügt wurden. Wenn wir etwas aus der Geschichte gelernt hatten, sagte Ström, so war es dies, dass wir uns nie von unserer Unabhängigkeit, unseren besonderen klassenmäßigen Gegebenheiten abbringen lassen durften. Bei meinem Gespräch mit Lenin und in der darauf folgenden protokollierten Diskussion im größeren Kreis, sagte Ström, wurde an die Probleme gerührt, die, wie sie damals auf Lenins Unverständnis stießen, später zur Kollision mit den Thesen der sowjetischen Partei und der Komintern führen mussten. Wir stellten uns eine Partei vor, die dem Anliegen der Arbeitenden in unserem Land entsprach. Wir wollten uns noch nicht festlegen. Wir hatten unsere eigene Art, an die Bevölkerung heranzutreten. Wir weigerten uns nicht, die Neigungen der zahlreichen Guttempler und Utilitaristen aufzunehmen. Wir verleugneten nicht die Wirkung, die ausging von Dahlström, von Fabian Monzon, die die Bergpredigt mit dem kommunistischen Manifest verbanden. Wir kannten die Abneigung des Volks gegenüber autoritären Ansprüchen, zogen selbst romantische Bruderschaftsverkündigungen einer starr disziplinierten Parteibildung vor. Wir hätten unseren Weg gefunden, unseren eigenen Weg. Das Bedürfnis nach einer neuen Partei war umfassend. Eine Streikbewegung kündigte sich an. Neben dem gleichen Stimmrecht, dem 8-Stunden-Tag, wurde die Erhöhung der Lebensmittelzuteilung für die Arbeiter, die Senkung der Preise für Brot und Milch, die gesetzliche Abschaffung des Mietwuchers, die Amnestie für die politischen Gefangenen gefordert. Hier würde unsere Partei sich führend einsetzen können und den Wählern zeigen, dass die Behandlung nächstliegender Fragen nicht länger allein den rechten, sozialdemokratischen Propagandisten zustand. Im April 17, sagte Ström, waren wir voller Hoffnungen. Dann ließen wir uns, vielleicht durch die Macht, die von Lenins Persönlichkeit ausging, durch unsere Bewunderung für den jungen Sowjetstaat, zum Verzicht auf unser Selbstbestimmungsrecht treiben, was die Partei von einer Phase des Scheiterns zur anderen brachte. Radek, der in Stockholm zurückgeblieben war, um zusammen mit Münzenberg dem Gründungskongress der Sozialdemokratischen Linkspartei am 12. Mai beizuwohnen, fertigte 10 Jahre später eine Karikatur der Zusammenkunft zu Ehren Lenins an, aus der hervorging, dass das Vertrauen der Bolschewiki für Ström und seine Gefährten gering gewesen sein musste. Empfänglich für alle Zwischentöne, alle Zeichen des Zweifelns, des Zögerns, schilderte der Satiriker, der jetzt, ebenso wie Sinowjew und Sokolnikow, von seinen eigenen beseitigt worden war, wohin es die Gastgeber Lenins treiben würde. Weder Lenin noch einer seiner russischen Begleiter, auch die denkwürdige Armand nicht. Wer würde einmal, sagte Brecht, das Buch schreiben über sie, von der kaum etwas bekannt ist, waren an der mit Speisen vollbeladenen Tafel zu sehen. Denn um ein Bündnis mit ihnen, so wollte Radek sagen, war es den linksradikalen Intellektuellen nicht gegangen. Nach anderen Teilnehmern an ihrer Runde suchten sie schon. Nicht der Revolution tranken sie zu, sondern den Führern der bürgerlichen Rechtspartei, Lindmann, Trigger und Hederstierna. Es käme in dieser Zeichnung, sagte Ström, indem er uns das Blatt zeigte, das Unverständnis der Bolschewiki für die politische Situation in Westeuropa zum Ausdruck. Radek habe geltend machen wollen, dass die schwedischen Parteigründer nie zu Kommunisten werden konnten. Als wir die Partei verlassen hatten, sagte er, war dies in Radeks Augen nur auf seit jeher bestehende reaktionäre Beweggründe zurückzuführen. Damit ließen sich die Maßnahmen rechtfertigen, die uns zuteil wurden. Nicht wir waren zurückgetreten, die von der Komintern gestützte Sekte hatte uns durch ständiges Intrigieren aus der Partei verstoßen. Zu den Schuldigen wurden wir gemacht, weil wir eine Partei im Sinn des für uns Möglichen herstellen und uns nicht im Festhalten an der heroischen Epoche des Arbeiterstaats, dem Anspruch auf bedingungsloses und irrationales Befolgen der sowjetischen Anweisungen beugen wollten. Er sei, sagte Ström, sich den weißen Schnurrbart streichend, ein Feind des Fanatismus und Totalitarismus. Das Einzige, was sich im enttäuschenden, desillusionierenden, verbitternden, aufreibenden Kampf um eine neue Partei als haltbar erwiesen habe, sagte er, seien die humanistischen Werte gewesen. Brecht betrachtete ihn spöttisch. Er wusste, dass der Abgeordnete gleich wieder in Artikeln und Reden die Sowjetunion angreifen würde. Gewiss war Ström bereit gewesen, politischen Flüchtlingen beizustehen. Er hatte sich zusammen mit Höglund und Branting, dem Jüngern, der Reduzierung des Asylrechts widersetzt. Doch hütete er sich davor, als Beschützer illegal arbeitender Antifaschisten verdächtig zu werden. Über Brechts Kommunismus sah er hinweg. Für ihn war Brecht einer, der über den Parteien stand. Und in diesem Glauben beließ Brecht ihn gern, denn er brauchte ihn. Ström, Höglund, Branting konnten ihm bei der Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung und, wenn es notwendig werden sollte, bei der Beschaffung von Papieren zur Weiterreise behilflich sein. Ström hatte Lenin die Fahrkarten übergeben. In Haparanda würden ihn finnische Genossen empfangen und nach Petersburg geleiten. Doch während Lenin und seine Begleiter nordwärts fuhren, herrschte fieberhafte Aktivität im Stab der Sozialdemokratischen Partei. Branting war am 14. April aus Petrograd zurückgekehrt, wo er Kerensky Lenins Anreise gemeldet hatte. Dort war man von allen Nachrichten über die internationale Lage abgeschnitten und glaubte, eine bürgerliche Revolution stünde auch in Deutschland unmittelbar bevor. Mit einem Friedensschluss wäre noch nicht zu rechnen, hatte Branting gesagt, und Kerensky bedrängt, Russland zur Entlastung der Entente weiter im Krieg zu halten. Auch sei es ihm geglückt, berichtete er, zu diesem Zweck zwischen der provisorischen Regierung und den Arbeiterräten zu vermitteln. Und was aus seinem eigentlichen Anliegen geworden sei, fragte Palmstierna, der ihm aufgetragen hatte, seinen ganzen Einfluss auf Kerensky geltend zu machen, dass dieser die Gelegenheit wahrnehme, Lenin auf der Fahrt zur russischen Hauptstadt umbringen zu lassen. Dies nun war es. Kerensky schien der Ankunft des Revolutionsführers keine besondere Bedeutung beigemessen zu haben. Vielmehr wollte er zeigen, und Branting unterstützte ihn dabei, dass in Russland Demokratie walte. Wenn jemand Lenins Eintreffen fürchte, so sei es das Volk, das eben seine Freiheit erhalten habe. Den Arbeiterräten, die nur einen winzigen Teil der Bevölkerung repräsentierten, sei einzig an der Bewahrung ihrer Organisationen gelegen. An einer Übernahme der Regierung seien sie nicht interessiert. Sie, die für das Umstürzen taugten, aber unfähig waren, etwas Neues aufzubauen, hätten der Bourgeoisie ja auch die Macht ohne Widerspruch überlassen. Befeuert noch von der Erinnerung an den Abend in der kaiserlichen Loge der Oper, da er gefeiert wurde vom Publikum und diesem zur siegreichen Revolution gratulierte, empfahl Branting, dem russischen Beispiel zu folgen und mit der Waffe der Demokratisierung den Aktionen der Linken zu begegnen. Wie die vaterlandslosen Gesellen in Russland nichts erreichen könnten, so würde auch die Partei der schwedischen Aufständischen machtlos bleiben. Zwei Tage lang noch sandte Palmstierna Blitztelegramme an Kerensky. Bedenken Sie, Kerensky, was sich Ihnen naht. Unterschätzen Sie, Kerensky, nicht die Gefahr. Gehen Sie, Kerensky, auf unser dringendes Ansinnen ein. Jahre später noch, als Gesandter in London, äußerte Palmstierna sich über das verhängnisvolle Versäumnis. Alles wäre anders gekommen, rief er aus, hätte man seinen Vorschlag damals befolgt. Lenin aber verlas am Morgen des 17. April im taurischen Palast seine 10 Thesen. Eigentlich, sagte Roggeby, war Palmstierna aufrechter als die Rebellen, die enttäuscht und reumütig in den Schoß der Mutterpartei zurückgekehrt waren, denn er hatte nie seine Absicht verleugnet, jede revolutionäre Unruhe zu ersticken, hatte in der Partei nie was anderes gesehen als eine Bastion gegen den Bolschewismus. Von ihm, sagte er, habe während des Kriegs die Lektion in den Schulbüchern gestammt, dass nach der Wahlreform die große Masse des Volks nicht unwillkürlich ihre Mehrheitsstellung ausnutzen, sondern erst nach sorgsamer Erziehung in den Besitz der Bürgerrechte gelangen könne. Als Armenkind, als jugendlicher Hilfsarbeiter in den Logements der Flößer, hatte Roggeby den ohnmächtigen Zorn vernommen, wie ihn die Älteren, die Zeugen des Umwandlungsprozesses in der Partei gewesen waren, zum Ausdruck brachten. Viele wussten damals zu berichten von den Erwartungen, die zu Beginn des Jahrhunderts mit der Festigung der Organisationen aufgekommen waren. Vom Niedergang betroffen waren vor allem jene, die Palm, Danielsson, Wermelin noch gekannt hatten. August Palm, in Deutschland in die Schneiderlehre gegangen, Von dort ausgewiesen, weil er auch die sozialistische Agitation erlernt hatte, war vom Zwist in der Partei gebrochen worden. Er, der hinkende Schneidermeister, allen Proletariern bekannt, donnerte später in seinem deutsch-dänisch-schwedischen Sprachgemisch nur noch alttestamentarisch gegen den Sittenverfall, den Alkoholismus an. Danielsson, Wermelin dagegen, von Branting verstoßen, hatten an ihrer revolutionären Überzeugung festgehalten. Wermelin und Danielsson, von Ström nur beiläufig erwähnt, standen für Roggeby im Vordergrund der Arbeiterbewegung. Allzu eigensinnig, unbestechlich waren sie, als dass sie sich zwischen den Strebern hätten durchsetzen können. Danielsson hatte die ideologischen Grundsätze der Partei geprägt. Branting hatte übernommen von ihm, was sich beim diplomatischen Auswägen im Zusammenspiel mit den Liberalen verwenden ließ. Während Branting sich nie Blößen gab, hatte Danielsson sich allen Angriffen gestellt, jedes Schutzsuchen verachtet. Durch ihn waren die Arbeitenden aufgeklärt worden über das Wesen der kapitalistischen Machtkonzentration. Von Branting aus, der Redaktion der Parteizeitung geworfen, hatte er in seinem eigenen Blatt Arbeitet als Marat zeichnend nicht nur die sozialistischen Ziele vermittelt, sondern auch die schwedische Arbeiterliteratur einleitend die Bedingungen geschildert, unter denen das Volk lebte. Als 25-Jähriger, 1888, geriet er für Schmähung der Regierung zum Vorteil Brantings, der vor der Gründung der Partei stand, auf 1,5 Jahre ins Gefängnis. Die Gesundheit des kräftigen, hochgewachsenen Manns wurde untergraben. Nach der Entlassung blieb ihm nur 1 Jahrzehnt noch. 2 Tage vor Anbruch des neuen Jahrhunderts starb er, zermürbt vom Aufenthalt in den Hospitälern, den ständigen Übergriffen gegen seine Zeitung, den Schmähungen von Seiten der Parteiführer. Seine Abweisung des Staats als Herrschaftsinstrument musste kollidieren mit Brantings Streben nach der parlamentarischen Eroberung des Staats, der Etablierung eines Staatssozialismus. Nie würden sich die befindlichen Institutionen des Staats, so legte er dar, von der Arbeiterklasse übernehmen lassen. Sie müssten vorm Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft zertrümmert werden, dass das Verbrauchte nicht das Neue zersetze. Eine Revolution aber könne nur gelingen, sagte er auch, wenn sie von der Majorität des Volks getragen und auf internationaler Ebene stattfinden würde. Die Frage der proletarischen Gewalt machte er, die Pariser Kommune studierend, abhängig von der Gewalt, die das Bürgertum gegen die Arbeiter verwenden würde. Sein nächster Mitkämpfer, Wermelin, der ihm in seiner Jugend die marxistischen Schriften nahegebracht hatte, war des Landes verwiesen worden. Einmal noch besuchte der Dichter mit dem runden, bleichen Mondgesicht aus Amerika kommend Danielsson in dessen Verbannungsort. Malmö, o Malmö, diese Stadt, in der dir die Vernunft abgewürgt werden soll von den Spießbürgern, in der du untergehen sollst zwischen den Lauen, den Trägen. Roggeby sah sie vor sich, die beiden Exilierten, hühnenhaft der eine, der andere von kleiner, untersetzter Gestalt, zwei der originalen Denker in der trüben, zähen Nivellierung, die auch andere Künstler zu dieser Zeit, Fröding, Josephson, Hill, Strindberg, in den Wahnsinn treiben wollte. Worüber mochten sie, den Kai entlang wandernd, im feuchten Wind aus dem Öresund gesprochen haben, fragte er sich. Nicht über Krankheit, Verhöhnung, Verstoßung, sondern über das, was sie den Kampf der Intelligenz gegen die Barbarisierung nannten, den Kampf der Fantasie gegen die Sterilität, vielleicht, sagte er. Hatten sie hier das Thema aufgeworfen, das in unserer Gegenwart wieder Aktualität annahm, die These von der Neufassung des Klassenbegriffs, der Aufhebung der Grenzen zwischen intellektuell Arbeitenden und körperlich Arbeitenden, der Übernahme kultureller Werte durch jene, die unbewusst deren Schöpfung ermöglicht hatten, von Bündnissen, zu denen wiederum aus der Vergangenheit Verbindungslinien liefen, von Götrek herkommend, von Gabe, und bei der Nennung Gabes erinnerte ich mich plötzlich an Merions Bild vom Haus des Marat. Der Inschrift am Eckturm Gaba glaubte ich nun die Verbindung der Namen Marat und Gabe entnehmen zu können. Verschlüsselt wie die alte Radierung war vieles von dem, was Roggeby erwähnte. Wie er am Järntorg in der Altstadt beim Vorbeigehen hinaufweisen konnte zu ein paar niedrigen, schmalen Fenstern, murmelnd, dort hätten die ikarischen Gesellen gehaust. So glitt am Strom sein Finger im Halbkreis zu den Inseln, zur Gaststätte unterhalb der Brücke vorm Schloss, zur Allee in den königlichen Gärten. Dort mussten die Offiziere im Juni 17 während der Massendemonstrationen ihre Mannschaften zusammensuchen, die sich weigerten, auf die Arbeiter zu schießen. Aus Andeutungen, ergänzt oder widersprochen von Ströms Aussagen, ergab sich allmählich meine Vorstellung von dem politischen Entwicklungsgang. Auch wenn oft ein Stöhnen zu hören war über die Schande und Plage, wenn es hieß, nun sei der Druck nicht länger zu ertragen, wenn es wieder zu Dumpfheit, Erschöpfung kam, hätten die Arbeitenden nie, sagte Roggeby, ihren Instinkt verloren. Es wurde zwar immer wieder behauptet, sie hätten sich betrügen lassen, doch sie taten, was sie vermochten. Leicht war es zu sagen, sie sollten sich holen, was sie brauchten. Was aber, fragte er, vermochten sie gegen ein einziges, an strategischer Stelle errichtetes Maschinengewehr? Für jene, die das Geld, die Militärmacht hinter sich hatten, war alles möglich. Das riesige, zivilisatorische Bauwerk stand den Besitzenden offen. Schon bei den ersten Schritten war es entschieden, wer unten bleiben, wer nach oben gelangen sollte. In den Schulen, Kasernen hatte die Teilung sich längst vollzogen. Die einen in die gesicherten Ämter, die anderen an die Werkbank. Was die Eigentumslosen erreichen wollten, war etwas gänzlich anderes. Eine Umstülpung alles Gewohnten, aller Lebensformen. Da war es billig zu sagen, sie hätten aufgegeben, hätten sich unterworfen, wenn ihre Anstrengungen und die Opfer, die sie brachten, doch jedes Mal die Energien, die die andere Seite zu ihrer Selbstbestätigung benötigte, unendlich übertrafen. Ström sprach von den Sachwaltern der Realpolitik, die sich ausdauernd, berechnend mit dem Erreichbaren befassten. Ja, sie konnten geringe Gewinne verzeichnen, und dies war besser als das Einstecken der Schlappen nach dem Anlauf zu hochgesteckten Zielen. Roggeby sprach von den Stimmen, die aus der Erniedrigung, dem Verschleiß, dem aufgespeicherten unruhigen Grübeln hervordrangen, den Außenseitern, die den Sog hinunter in die Betäubung kannten. Ström folgte denen, die bald Regierungsämter besetzten, diese im steten Wettstreit mit den Bürgerlichen verloren, zurückgewannen, hielten, wieder abgeben mussten. Roggeby sah die Überwindung der Anonymität, die Bemühung um den Zugang zur persönlichen Stimme. Er sah das Anwachsen der Zeugnisse einer mühsam erworbenen Schreibkundigkeit. Zwischen den Dichtern und Rednern, die gleich Medien die ringsum aufgespeicherten Kräfte erfassten und zum Ausdruck brachten, erschienen jetzt Sprecher proletarischer Herkunft. Ein Korkschneider hieß Menander, ein Tagelöhner Gabrielsson, ein Druckplattenmacher namens Hellborg, eine Näherin Maria Sandl, ein Sägewerker Östmann, ein Flößer und Schienenleger Hedenwind Eriksson, ein Mechaniker Larsson, eine Landarbeiterin Moa Martinsson. Es veränderte sich der Begriff von Bildung. Die Schule der Realität war überall zu finden und überall konnten Visionen entstehen. Alle Erfahrungen begannen in einer Gemeinsamkeit zu tönen. Einzelerlebnis und kollektives Wissen, Landessprache und Weltsprache durchdrangen einander, langsam den grundlegend zur Vorstellung von einer klassenlosen Gesellschaft. Immer wieder, bis zur Streikbewegung Anfang der 30er Jahre, sagte Roggeby, waren zwischen den Arbeitenden genuine Wortführer zu finden. Auch heute, bei der kompakten Unterdrückung, gab es viele, in jedem Betrieb, die genau den Sachverhalt kannten. Wen aber, fragten wir uns, traf die Schuld, dass die Finanzherrschaft ungebrochen war? Warum hatten die Werktätigen es nicht vermocht, die Umwälzung herbeizuführen? Roggeby wollte es nicht allein den Kompromissen der Sozialdemokratie zuschreiben, dass seit Brantings erster Regierung keine entscheidende Veränderung in der Lage der Lohnarbeiter und im Verhältnis zwischen den Klassen eingetreten war, sondern auch der Unfähigkeit der kommunistischen Partei, eine überzeugende politische Alternative zu vermitteln. Im Juni 17, sagte er, habe es die objektiven Voraussetzungen für das Entstehen einer revolutionären Situation gegeben. Die Linkssozialisten hatten zum Generalstreik aufgerufen. Aus den Vorstädten waren die Arbeitenden zum Reichstagsgebäude gezogen. Es war zur Verbrüderung zwischen Arbeitern und Soldaten gekommen. Die Gelegenheit zur Absetzung gegenüber der sozialdemokratischen Politik war da, doch schon vor ihrer ersten Kraftprobe versagte die neue Partei. Die Massen waren zum Handeln bereit, nur die Führung fehlte, die es verstanden hätte, die Impulse zu koordinieren, das spontane Bündnis zwischen den streikenden Arbeitern und den von ihren Einheiten abgewichenen jungen Wehrpflichtigen zu festigen und die Waffen, unentbehrlich für den Aufstand, auf die Seite des Volks zu bringen. Zehntausende standen auf dem Helgeansholm und den umliegenden Straßen und Plätzen in Sprechchören fordernd die Abschaffung der Ersten Kammer und der Monarchie, die Bildung von Arbeiterräten. Branting aber hatte schon, gleich nach der Konstituierung der Linkspartei, um sich als tatkräftig auszuweisen, ein Arbeiterkomitee zusammengestellt, dessen Aufgabe war es jedoch gewesen, die Streiktendenzen abzuwenden und die Aktivität auf die Wahlvorbereitungen zu lenken. Kadettenverbände zerteilten die Menge und sperrten, das Bajonett aufgepflanzt, die Reichsbrücke vom Gustav-Adolfs-Platz ab. Oben, auf dem Schlosshof, wartete Graf Douglas, der bereits 1909 als Kompaniechef Reserven bereitgehalten hatte, mit kriegsmäßig ausgerüsteten Truppen. Und jetzt kam die berittene Polizei hinzu, sprengte in die Versammelten hinein. Diese Sekunden des 5. Juni, diese im Niedersausen verwischten Säbelklingen, diese tänzelnden Pferde mit kurz gestutztem Schweif, diese nach allen Richtungen hin flüchtenden Haufen, diese Fenster in der Fassade des Außenministeriums voller Zuschauer, dieser Gestürzte, die Beine an den Leib gezogen, die Arme noch schutzsuchend ums Haupt gestülpt, das Pflaster ringsum geräumt, entfernt, Gendarme, die sich um ihn nicht mehr bekümmerten, dieses Gedränge am Brückengeländer, ein Junge hinaufkletternd am Laternenpfahl, gleich würde der Peitschenhieb ihn treffen. Und der verhaftete Arbeiter zwischen den beiden Uniformierten, die Hände auf dem Rücken zusammengehalten, rechts und links die langen Mäntel, die Reihen der glänzenden Knöpfe, die blanken Säbel, Quaste am Griff, die verbissenen grauen Gesichter, unter Pickelhaube Sturmriemen ums Kinn, und in der Mitte das helle Gesicht, hoch emporgestreckt, der Hals aus offenem Hemd ragend, der Stolz in den Zügen über die atemlose Überraschtheit siegend. Nicht Höglund, der vom Balkon des Reichstags her die Straße zum Parlament erklärt hatte, sondern Branting, der hinauseilte, die Scharen zur Ordnung rief und zum Volkshaus an der Barnhusgata führte, konnte sich als Tribun erweisen. Der Appell zur Einigkeit, vormals ausgegangen von den Linken, wurde nun von Brantings Partei übernommen. Die Gewerkschaftsführer ermahnten zum Abbruch des von unzuständiger Seite hervorgerufenen Streiks. Die Herbstwahl verhieß einen sozialdemokratischen Erfolg, nicht nur mit einer Vermehrung der Mandate, sondern auch mit der Besetzung von Ministerposten wurde gerechnet. Der gewaltlose Eintritt in die Regierung stand bevor. Ein paar Tage lang war die schwedische Arbeiterschaft mit der Gegenparole, dass die Macht nur mit dem Sturz der Kapitalherrschaft gewonnen werden konnte, der Entwicklung im westlichen Europa weit voraus gewesen. Zum ersten Mal hatte die Bourgeoisie eine Erschütterung ihrer Selbstsicherheit erfahren. Dann kam das Zögern, die Verwirrung. Die Androhung des Ausschlusses aus den Gewerkschaftsverbänden zwang die Arbeitenden dazu, den von den Linken ausgerufenen Streik abzubrechen. Die Arbeiter mochten am 5. Juni noch so einig sein, auf eine Trennung von ihren Organisationen aber wollten sie es nicht ankommen lassen. Ohne fachliche Mitgliedschaft wären sie zu abgesonderten Büßern geworden. Die Brüderschaft zwischen dem konservativen Parteivorstand und der Gewerkschaftsführung erwies sich wieder stärker als der auf eine Umwälzung gerichtete gesammelte Wille der Massen. Gegenüber der etablierten Sozialdemokratie konnte sich die unerfahrene Linkspartei nicht behaupten. Hielt die Enttäuschung in der Arbeiterschaft auch noch einige Wochen lang an, so überwog doch bald die von Branting empfohlene Zurückhaltung und Vorsicht den aufrührerischen Antrieb. Wie nach dem großen Streik 1909 bestärkten auch im Juni 17 die Gewerkschaftsfunktionäre ihr Bestimmungsrecht über die Aktionen der Arbeiterklasse. Die Gemaßregelten hatten sich der Tatsache zu beugen, dass ein Generalstreik nach zentraler Initiative und Leitung verlangte. Auch musste der Arbeitsfriede hergestellt werden, ohne den, wie vertraglich festgelegt, die angekündigten Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband nicht stattfinden konnten. Nach dem Rückzug in die Fabriken wurde Brantings Arbeiterkomitee aufgelöst. Es wurde nicht länger benötigt. In der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands waren die Ereignisse in Schweden mit Besorgnis und Spannung verfolgt worden. Ein Jahr später kamen die daraus gezogenen Lehren zur Anwendung. Gezeigt hatte es sich, dass die Volksgewalt nichts ohne starke Partei und weitblickende Führungskräfte vermochte. Deshalb wurde die Ermordung der hervorragenden Gestalten der deutschen Revolution zum ersten Anliegen der bürgerlich-sozialdemokratischen Allianz. Wenn Ström sagte, es habe keine revolutionäre Situation in Schweden gegeben, so war dies als Rückschluss zwar richtig, bestätigte zugleich aber auch die Unentschiedenheit der Linkssozialisten angesichts der Möglichkeit, zum Aufkommen einer solchen Situation beizutragen. Auch wenn wir einig gewesen wären, sagte der Abgeordnete, so hätten wir nichts vermocht, neben der Persönlichkeit Brantings, um die ein von den deutschen Sozialdemokraten inspirierter Kult betrieben wurde. Im Oktober 17 wurden in die neu gebildete Sammlungsregierung unter dem liberalen Eden 4 Sozialdemokraten berufen. Branting als Finanzminister, Palmstierna als Marineminister, Riden als Kultusminister und Unden als Minister ohne Portefeuille. Die nächste Regierung, das sollte die Sache der Arbeitenden sein, auch der Angehörigen der Linkspartei, die mit der Sozialdemokratischen Partei im Wahlbündnis stand, würde von Branting geführt werden. Trotz ihrer organisatorischen Schwäche umfasste die Partei der Linken 20.000 Mitglieder, 11 Sitze in der zweiten Kammer hatte sie gewonnen. Dem Straßenkampf nicht gewachsen, stellte sich ihre Führungsgruppe auf parlamentarische Konfrontationen ein, die mehr Erfolg versprachen. Die Radikalisierung der arbeitenden Bevölkerung schien unaufhaltsam. Nicht nur um das allgemeine Wahlrecht, den 8-Stunden-Tag würde es jetzt gehen, sondern um die Herstellung der Sozialistischen Republik, die Übernahme der Güter und Produktionsmittel des Landes durch die Arbeiterklasse. Dennoch wurde nicht der Aufschwung der Linken, sondern die Mäßigkeit der rechten Sozialdemokratie zu einem Zeichen von Stärke. Befreit von ihrer Opposition konnte die Sozialdemokratische Partei den Arbeitenden ein Programm anbieten, das sich mit den nächstliegenden Zielen befasste, während die Vielfalt der Standpunkte in der Linkspartei wohl der Kompliziertheit der Lage entsprach, ihres theoretischen Gehalts wegen die Massen jedoch nicht anzulocken vermochte. Entscheidender als die Auseinandersetzung im Programm der Linkssozialisten über die Gefahren der Machtphilosophie, des Autoritätsglaubens, der Bürokratisierung in der Sozialdemokratischen Partei, war es für die Wähler, dass beide Parteien sich einig waren in den Fragen des Parlamentarismus. Und da zogen sie die Sozialdemokratische Partei vor, die mit über 80 Mandaten die weitaus größte Fraktion der zweiten Kammer, am besten zur Wahrnehmung ihrer Interessen geeignet war. Wenn nur erst das Stimmrecht vollends erobert wäre, dies war der vorherrschende Glaube, würde sich auch die soziale Gerechtigkeit verwirklichen lassen. Mit dem Eingehen der Wahlkoalition hatten die beiden Arbeiterparteien, wenn auch untereinander um Mandate konkurrierend, jenen aus gegenseitiger Verfemung und Abhängigkeit bestehenden Block errichtet, ohne den sie bis heute noch nicht gegen die bürgerliche Hegemonie ankommen konnten. Im Kampf mit der aus den verschiedenen Gruppierungen zusammengefügten Rechtspartei, der Liberalen Partei, dem neu gegründeten Bauernverband, gab die Partei der Linkssozialisten, später die Kommunistische Partei, den Ausschlag. Sie geriet dabei, wie ihre Gründer es hatten vermeiden wollen, in die Stellung einer Avantgarde, der es jedoch aufgrund ihrer inneren Unstimmigkeiten weniger gelang, der Arbeiterklasse zu einem revolutionären Bewusstsein zu verhelfen, als dem Reformismus als Zugkraft zu dienen. Roggeby, mit dem breiten Gesicht, der flachen Nase, die Hände unterm Kinn verschränkt, starrte hinein in das Dunkel, das seine Kindheit und den politischen Wendepunkt enthielt. Er sah sich in der dumpfen väterlichen Küchenstube, vor ihm lagen die Jahre der mühsamen Vorwärtsbewegung durch die Ablagerungen des gescheiterten Aufstands. In der Nacht zum 7. November hatte Lenin bewiesen, dass es auf die Stunde ankam, um das Wagnis der Revolution einzuleiten. In Schweden war der historische Augenblick verpasst worden. Die Entschlossenheit vor der Übermacht, sagte er, hat es nur in Russland gegeben. An der Niederschlagung der deutschen Revolution, am Versagen des europäischen Proletariats, an der rasenden Expansion des Kapitals, der Verschwörung der Westmächte gegen Russland, lässt sich ermessen, welche Leistung es war, standzuhalten. Bei uns, sagte er, setzte sich die Sozialdemokratische Partei im Verein mit Bourgeoisie und Armee für die Intervention in Finnland ein, wo, nach der nationalen Unabhängigkeitserklärung, Mannerheims, Weiße Garden und deutsche Militärverbände den Arbeitern gegenüberstanden, die die Volksregierung proklamiert hatten. Zur Verteidigung der Freiheit für die bürgerliche Herrschaft, ließ Palmstierna, sein bekundetes Mitgefühl für das finnische Volk entschuldigte den Verstoß gegen die Neutralitätsgesetze, Waffen an Mannerheim liefern. Und Douglas stellte, nach geheimen Verhandlungen mit dem deutschen Außenminister Kühlmann, ein Expeditionskorps zusammen. Bei der Abschlachtung der finnischen Sozialisten gewann eine Generation schwedischer Generalstabsoffiziere ihre Erfahrungen, die heute auf dem gleichen Schauplatz wieder zur Anwendung gebracht werden konnten. Das schwedische Eingreifen in Finnland verurteilend, ihre Solidarität mit den russischen und finnischen Revolutionären erklärend, aufrufend zum unmittelbaren Waffenstillstand, demonstrierte die Linkspartei ihre internationalistische Haltung. Hatten sich viele Arbeiter auch vom Sieg der Konterrevolution in Finnland einschüchtern lassen und waren geneigt, der Hetze der Sozialdemokratischen Partei gegen die zersplitternde, unheilverbreitende bolschewistische Revolution Gehör zu schenken, so wurde in anderen doch durch die Novembertage in Deutschland das Verständnis für die Parolen der Linken geweckt. Noch einmal griff im Bürgertum die Furcht um sich, dass die Arbeitenden sich in der Forderung auf die Bildung von Räten, die Absetzung des Königs, die Auflösung der Armee, die Bewaffnung des Volks, die Kontrolle über die Produktion zusammenschließen würden, und man saß in verbarrikadierten Häusern, Gelder waren ins Ausland überwiesen, Koffer gepackt worden. Und wie im August 14 sorgte die Sozialdemokratie auch zu Kriegsschluss für die Erhaltung der bestehenden Gesellschaft. Beim Stjerna hatte Panzerwagen auffahren lassen, auf die Arbeiter würden die Kanonen sich richten. Wieder das Schwanken, das Innehalten. Der Ausgang der deutschen Revolution war ungewiss. Auch dort schien das Proletariat den reaktionären Kräften weichen zu müssen. Und was der mächtigen Arbeiterklasse in Deutschland nicht gelang, das würde in Schweden nie zu gewinnen sein. Nach dem blutigen deutschen Januar konnten die Bürger die Fensterläden wieder aufschlagen. Schnell erholte sich die Finanzoligarchie nach ihrem Schrecken. Und hinter ihr, die seit langem an der Weltwirtschaft beteiligt war, erhob sich die Entente, die es nicht zulassen würde, dass es noch einmal zu Gefährdungen wie die eben durchstandenen in Schweden käme. Als im März 1919 die Kommunistische Internationale gebildet wurde, war auch die Zweite Internationale, gestärkt durch Absprachen mit den Kapitalbesitzern, den Generälen, zum Eintritt in die neue Epoche bereit. Und alle, die noch gehofft hatten auf eine gemeinsame Front aller Arbeitenden, mussten sich betrogen sehen, und jeglicher Versuch, während der beiden folgenden Jahrzehnte anzuknüpfen an den Gedanken der Einheit, musste zerschellen an dem grundlegenden Betrug.